Noch eine Kurve, dann wird der Wald sich öffnen und unser Dorf erscheinen. Ich glaube, Vito läuft langsamer, oder ich bin es, oder wir beide. Seltsam, wie still die Mittage immer noch sind, wie früher, als der Asphalt löchrig war und die Pausen zwischen den Autos länger, als man für ein Eis brauchte. Wir gehen in diesem Rhythmus, dem Auftippen von Vitos Stützen und dem leichten Schleifen, wenn die Sohle seines einen Schuhs aufsetzt. Vorn an der Spitze ist sie schon dünn geworden, wie die Kinderschuhe vom Rollerfahren. Die Dächer schimmern durch die Stämme. Warum wir hier herübergelaufen sind, weiß ich immer noch nicht. Ich versuche, mein Haus zu erkennen. Das von Vito finde ich auf Anhieb. Die Einfahrt ist penibel gepflastert, das schwarze Tor von blendend weißen Säulen eingefasst, die gut und gerne Marmor sein können. Den Garten umringen rundgestutzte Buchsbäume, eine Kette von grünen Kugeln, die sich in der Fensterfront dahinter spiegeln. Ich verstehe nicht, wie das Haus so groß sein kann, wenn es doch früher wie alle anderen war. Vito steht an meiner Seite. Er muss mich die ganze Zeit angeschaut haben. »Hier ist niemand«, sagt Vito. »Niemand, den du auch kennen würdest.« Ich nicke. »Das, was du hier siehst, hat mir meine Werkstatt eingebracht, oder sagen wir, das, was du nicht mehr siehst. Die da«, Vito nickt mit dem Kopf dem Haus zu, »sind hierher gekommen, und meine Eltern und die Kleine sind rüber, als ich 18 geworden bin.« Ich lege Vito die Hand auf die Schulter. Er wirkt ruhig, fast unbeteiligt. Wir gehen weiter. Mag sein, es waren die alten Bilder, die mich davon abgehalten hatten, hierher zu kommen. Vito auf zwei Beinen, Vito im Rollstuhl, Vito in der Schubkarre. Aber jetzt sind sie nicht da, haben keinen Ort in dieser Straße, die ich nicht mehr erkenne als das, was sie einmal war. Das Zuhause meines besten Freundes. Und wenn Vito nicht neben mir gehen würde, im steten Rhythmus aus Tippen und Schleifen, dann würde ich mir selbst nicht trauen. Dann müsste ich vergessen, was mich alle Zeit beschäftigt hat. Wurmfortsatz, sagten die im Dorf zu der ungeteerten, leicht erhöhten Sackgasse, die sich meine Eltern damals ausgesucht hatten. Das heißt, mein Vater. Er wollte Blick auf die Felder, den Wald, die Felsen, aber tatsächlich gingen fast alle Fenster hinunter aufs Dorf. Nur das Stübchen unter dem Dach hatte den Blick, den sich Vater wünschte, und so saß er da oben. Trotzig, denke ich heute, wie zum Beweis, dass alles in Erfüllung gegangen war, was er sich gewünscht hatte. 5 Häuser hatte es im Wurmfortsatz gegeben, 3 links, 2 rechts. Es gibt sie noch. Aber wie? Links vorn das einzige Mehrfamilienhaus als trotziger Anker, als letzte Behauptung, dass diese Straße voll mit Kindern und Leben war. Auf jedem Stock hängen noch Gardinen in den Fenstern. Die Fassade zur Straße hin scheint vor Jahren erneuert. Die anderen Seiten wirken wie geschält, entblößt. Nur an einigen geschützten Stellen hält sich noch der Putz. Der Putz von damals. Und schon bin ich wieder klein, und die Blase drückt mich jeden Morgen auf dem Weg in die Schule. »Ich kann nicht«, sag ich zu Vito. »Jetzt komm, schau es dir an, und dann ist es genug.« Vito dreht den Ellbogen nach außen, schiebt mich hinein in den Wurmfortsatz, in diese untergegangene Welt. Alle Dächer vergraut und löchrig, die Ziegel in den Gärten zerschellt. Der Garten ist zum Dschungel geworden. Matratzenreste liegen im Gras. Die Kellerfenster sind einmal vernagelt gewesen, genau wie die Eingangstür, aber jemand hat das Haus wieder in Besitz genommen, auch wenn es nicht so wirken soll. Durchs Gras läuft ein schmaler Pfad genau auf die Tür zu. Die kaputten Fenster sind mit Klebeband und Folien geflickt. Die Glasscheiben des Windfangs sind offenbar vor nicht allzu langer Zeit zerborsten. Überall liegen winzige bunte Scherben. Die Tür schließt nicht mehr. Als ich versuche, sie weiter zu öffnen, schwankt sie bedrohlich. Ich zwänge mich durch den Spalt und warte, um Vito zu helfen. Aber er will nicht. Als ob ich diese Tür nicht kennen würde, sagt er. Der größere Rest ist uns fremd. Wer auch immer nach uns hier gelebt hat, war nicht lange da. Wenn es einmal Einrichtung gab, ist fast nichts geblieben. Ich spähe Richtung Küche. Übelkeit steigt in mir hoch. Überall Fäulnis, Mäusedreck, Gas oder Benzin wie eingeschrieben in die Wände. Ich halte auf das Ende des Schlauchs zu, wo einmal Vaters zwei Regenmäntel an der Garderobe hingen. Überall im Flur liegt ein seltsames Gewöll, Reste von Dingen, von denen nicht mehr zu erkennen ist, was sie einmal waren. Holzsplitter, Stoff, Stein, Putz. Aber die Stufen sind erstaunlich sauber wie gekehrt. Wie ich es gehasst habe, dass mein Zimmer das erste rechts neben der Treppe war. Wie ich die mattierte Glasscheibe gehasst habe. Auch wenn ich nicht zu sehen war, war das Gefühl so, ausgestellt, immer sichtbar, immer im Blick. Vito lässt mir überall den Vortritt. Ich schleiche die Treppe hinauf, versuche das Holz nicht knarren zu lassen, gefasst diejenigen zu treffen, die hier hausen. Das rede ich mir ein, auch wenn das Gefühl ein anderes ist. Von früher steigt es auf, aber was es ist, kann ich nicht sagen. Ich drücke die Klinke, aber die Tür geht nicht auf. Ich rüttle nochmals. Ich selbst durfte nie einen Schlüssel haben, aber jetzt ist abgeschlossen hier. Ein Anflug von Zorn schießt in mir hoch, dass jemand mein Zimmer in Besitz genommen hat. Und gleichzeitig finde ich es lächerlich, dass die Tür abgeschlossen ist. Ich trete gegen die Türfalle. Beim zweiten Versuch reißt das Schloss aus dem Holz. Die Tür fliegt auf, ein Splittern und Knallen, das nicht abzuebben scheint. Ich spüre Vitos Blick von der Seite. Das Zimmer ist penibel sauber. Nach mir muss ein Mädchen hier gewohnt haben. Zwischen den Kindermöbeln von einst liegen allerlei zusammengefundene Sachen. Zwei auffallend weiße Wasserkanister, zwei Federballschläger und ein Schaumgummiball, Hosen, Jacken und eine Kaffeemaschine von früher mit Glaskanne und Filter. Die Dinge haben eine Ordnung, für die mir nur ein Wort einfällt. Leben. Hier lebt jemand. Ich lehne mich an den Türrahmen, kann mich nicht dazu bringen, die Schwelle zu überschreiten. Ich spüre Vito in meinem Rücken, mit derselben Ratlosigkeit, mit demselben Entsetzen. »Ich weiß nicht«, sage ich, spreche die Wörter hinein in den Raum. Und wieder scheinen sie zurückzukommen, meine fremde Stimme in diesem fremden Haus. Andere Schritte. Andere Wörter gehören hierher. Ich schäme mich für meine Wut, mein Eindringen, auch wenn es nur Penner sind, die hier hausen. Vito hat seine Hand auf meine Schulter gelegt. Ich mache mich los, eile die Treppe hinunter, durchquere den Flur wie ein Taucher, der zurück an die Oberfläche will. Der Geruch strömt um mich herum, wabert fremd. Ich kann mir nichts mehr denken, was mich einmal betraf, kann meine Eltern nicht mehr sehen. Das alles gibt es nicht mehr. Kuchengeruch, das Geklapper von Tellern und Besteck, das Rascheln der Regenmäntel, die kleine Pfütze darunter. Im Spätsommerlicht tauche ich auf, gehe mit kleinen Schritten rückwärts weg vom Haus. Erst jetzt fällt mir auf, dass ich die ganze Zeit ja barfuß war, aber meine Füße sind unberührt. Ich habe mir rein gar nichts getan. In diesem Gedanken werde ich leicht. Wie der Putz im Gras, die zerschellten Ziegel, ist jedwede Erwartung von mir abgefallen, die ich noch hatte an diesem Ort. Ich drehe mich um und renne los. Ich muss nicht lange auf Vito warten. Unser Teich ruht glatt und schwarz. Wir liegen beide auf dem Bauch, starren hinunter. Immer noch unmöglich, den Grund zu sehen. »Gut, dass jemand im Haus schläft«, sage ich zu Vito. Ich weiß nicht warum, aber mir ist plötzlich wohl bei dem Gedanken, dass jemand diesen Raum ausfüllt, wo ich Angst hatte. Vito nickt. Die Festung wurde nie eingenommen, aber Vito und ich, wir haben unser Dorf eingenommen, ein letztes Mal. Bald ist es Zeit abzuziehen. Ich versuche, die Hand so weit ins Wasser zu strecken, dass sie im Schwarz verschwindet. Ich spreize die Finger, ziehe Kreise, aber kann nichts Lebendiges fühlen. Ein paar Mücken halten sich gegen die Mitte des Teichs hin. Unter mir ist Wasser, sonst nichts. »Wo denkst du, dass meine Kleine ist?«, frage ich. »Sie hat keinen anderen, deine Christina, wenn du das fragen willst. Ist zu anständig dafür. Sie ist deine Frau, auch wenn du es nicht gemerkt hast oder nicht merken wolltest.« Vito ist aufgestanden und thront über mir. »Jetzt habe ich Hunger und wissen tue ich überhaupt nichts. Ich bin der Einbeinige, zu mehr tauge ich nicht.« Er senkt den Kopf und zwinkert mir zu. »Aber weißt du, was ich nicht verstehen kann?«, sagt Vito. »Warum du mich nie besuchen gekommen bist?« »Hier habe ich eine Geschichte für dich«, sage ich zu Vito und erzähle, wie nach und nach alle Dinge aus unserem Haus verschwanden und ich das nicht verstehen konnte. Warum sich in den Besteckschubladen nur noch 3 Messer, 3 Gabeln, 3 kleine und 3 große Löffel fanden. Wie mein eigener Schrank leerer und leerer wurde und ich doch keine Antwort erhielt, wenn ich fragte. Ich erzähle von den langen Stunden in der Schule, in die sie mich nach der gemeinsamen Flucht gesteckt hatten. Ich kannte niemanden, ich sollte niemanden kennen. Der Schnee fiel endlos. Unten in der Stadtschule wussten alle, dass ich der bin, der seinem besten Freund das Bein geklaut hat. Einen ganzen Winter lang war ich auf dem Schulhof umzingelt. Stühle fehlten, Sessel. Manchmal schaute ich in die Schränke meiner Eltern und fand sie genauso leer, voller Dunkel. Und ich dachte, so muss es sein. Das Dunkel frisst sich vorwärts, langsam. Langsam sind wir am Verschwinden. Dann wurden die Tage länger. Die Obstbäume blühten, alles voll weißem Schaum. An so einem Tag steckten mich meine Eltern ins Auto und fuhren los. Das sage ich, Vito. Dann der Plattenbau in der Arbeitersiedlung der Papierfabrik. Ich in der nächsten Schule, ohne Wunsch, ohne Willen. Meine Eltern hätten mir gar nicht verbieten müssen, dich zu besuchen. Ich war nichts mehr. Und ich wollte nichts mehr. Vito hängt auf mir. Ich versuche nicht, ihn aufzurichten. Er versucht nicht, sich von mir zu lösen. Windschief verharren wir in der Landschaft. Ein Denkmal für nichts. Ein Denkmal für uns selbst. Jan hat mir angeboten, zu ihm zu kommen. Aber seit Christina und die Kleine nicht mehr da sind, ziehe ich meine Runden enger. Das Haus hält mich in seiner Anziehung, das jetzt fast leere Haus. Mich erinnert es an die Höhle, in die ich mit Vito geflohen war. Zuflucht, Unterschlupf in der riesigen Landschaft um mich herum, deren Stille ich nicht mehr genießen kann. Es ist ein Schweigen gewachsen, eine Trägheit, auch wenn Vito schon 2-mal abends hier aufgetaucht ist. Er hat jetzt eine Matratze im 3. Zimmer. So haben wir uns wieder gegen die Welt verschworen, obwohl es das Letzte ist, was ich möchte. Die ganze Woche war ich am Kindergarten. Ich habe mich sogar getraut, die Erzieherin zu fragen. Nein, sie wüssten nichts. Besorgt wirkten sie, oder vielleicht habe ich es mir gewünscht, sie so zu sehen. Ein paar Mal bin ich ums Ärztehaus geschlichen, die Blicke der Alten im Genick, bis ich diese ganze Szene lächerlich fand. Ein Vater, der seiner eigenen Tochter nachspioniert. Hoch und wieder hinunter fahre ich mit Jan. Ich glaube, er hält mich schlecht aus in diesem Zustand. Ich halte mich selbst schlecht aus. Die Wolken fliegen auf unseren Fahrten. Die Leute strömen an mir vorbei, ihren Sitzen zu. In Gedanken schon auf der Festung. Ich höre mir Jans Geschichten an. Vertraue dem sanften Kapitän oder trinke abends Bier mit Vito, dass ich beim Einschlafen einen Fuß auf den Boden stellen muss, sonst hört die Welt nicht auf, sich zu drehen. Aber hier habe ich einen Brief. auch wenn ich es lächerlich finde, Briefe zu schreiben. Als ob wir im Kino wären. Als ob das Leben so naiv zu bestehen wäre oder die Frauen darauf fliegen würden, bloß weil einer ein paar Zeilen schreibt und in einen Umschlag steckt. Schöner Rat, habe ich zu Jan gesagt, schöner Rat. Dann finde etwas Besseres, hat er erwidert. Aber dazu müsstest du erst einmal wissen, ob du dich traust, zu ihr zu gehen. Oder ob du auf Abstand bleiben willst, abgetaucht, unsichtbar. Ja, das müsstest du wissen. Willst du deine Kleine nicht sehen? Und was ist jetzt mit eurem Haus? Machst du eine WG mit Vito? Säufst und wanderst? Du bist ein schlimmer Romantiker, mein Lieber. Aber das weißt du wahrscheinlich selbst. Auch Vito habe ich gefragt, aber ihm brauche ich nicht zu kommen damit. Über Frauen redet er nicht mit mir. Also bin ich allein auf dem Riff gewesen, habe auf unser Haus geschaut, das jetzt nur noch meines ist, und vielleicht ein wenig auch das von Vito. Mit der Stirnlampe habe ich da gesessen und unter den Sternen geschrieben, so wie es sein muss. Was ich geschrieben habe, weiß ich nicht mehr, der Brief ist zugeklebt. Und wie würde es aussehen, wenn ich ihn wieder öffnete? Vielleicht habe ich etwas geschrieben, was ich nicht wollte. Einen Satz, den man so lesen kann oder so. Aber der Brief ist zugeklebt. Das faserige Papier ein wenig angerieben und verschmutzt. Christina wird wissen, wo ich geschrieben habe. Eben dort, wo ich die Abende verbrachte, als sie allein die Kleine ins Bett brachte. Und jetzt sitzt er immer noch da, hat nichts gelernt. Das muss sie denken, vielleicht. Ich durchquere schnell die Stadt, die keine ist, finde unser Auto auf dem Parkplatz. 2-3 Mal gehe ich ringsherum, versuche eine Spur dessen zu entdecken, was die Kleine erlebt. Ein Schokoladenpapier würde reichen, ein zerrissener Haargummi, aber ich kann nichts finden. Den Brief lasse ich unter dem linken Scheibenwischer. Die Wolken spiegeln sich in der Scheibe. Das eine Weiß fließt ins andere, als wäre der Brief gar nicht da. Christina wohnt bei einer Arbeitskollegin, ein Stück das Gebirge hinauf. Die Kleine hat jetzt Großeltern. Das hat mir Vito erzählt, der seine Quellen hat. Ich sehe einen großen Garten, zur Straße hin geschützt. Hinter dem Haus fällt er leicht zu einem hellen Bach hinab. Der Großvater, den die Kleine jetzt hat, baut Wasserräder mit ihr und seinen eigenen 2 Enkeln. Sie schneiden einen Stock ein, klemmen die Schäufelchen ins Holz, stecken 2 Astgabeln in den kiesigen Grund und das muntere Rad dreht und dreht. Den ganzen Tag ist die Kleine im Garten, isst Eintopf, trinkt Kakao, schläft nachmittags dann mit den anderen auf der Hollywood-Schaukel ein. Ewige Tage. Aber im selben Moment vergehen sie ohne Mühe rasend schnell, während Christina die Leute gerade biegt, in der Stadt, die keine ist. Zu ihren eigenen Eltern würde sie nie zurück. Zu den eigenen Eltern geht man nicht zurück. Man sitzt nicht da, wo man immer schon saß, mit derselben Aussicht auf dieselbe Straße. Container, Spielplatz und die Straßenbahn alle 10 Minuten. Da ist die Luft weggeatmet, sagt Christina. Wie wenn du zu lange tauchst und alles zu kribbeln anfängt. Ich habe die Verbindungen angeschaut. Ich wüsste schon, wohin. Müsste den Bus voller Schüler nehmen, einmal umsteigen. Und was dann? Christina ihr altes Schloss mit den Himmelsschlüsseln wiederbringen oder mich nochmals hinstellen und ein Fahrrad lackieren, wie um zu sagen, ich erinnere mich noch? Ich erinnere mich an die Freude, als wir uns zum ersten Mal außerhalb des Behandlungsraums trafen. Ich erinnere mich an den getrockneten Fleck und wie bald ein kleiner Finger unter der Haut umherging und durch die Bauchdecke drückte. Warum lässt jemand Obst auf der Steinsäule des Gartentors? Ich will weder Klaräpfel noch Aprikosen. Ich habe meine eigenen Bäume. Schon die 3. Schale, die ich gefunden habe, seit Christina weg ist. Ich weiß, dass es alle wissen. Vito hatte damals sein Bein nicht mehr und jetzt habe ich, Christina und die Kleine nicht mehr. Aber das heißt noch gar nichts. Und überhaupt, Wer soll da dahinter stecken? Die Batikfrau? Die Schiebermütze? Vito hat Holz mit ins Haus gebracht. Kleine, helle Stücke liegen überall in seinem Zimmer verstreut. Ich weiß nicht, ob er schläft oder schnitzt, wenn er hier ist. Aber wie soll er schnitzen? So betrunken, wie ich die Abende selbst bin. Morgens ist er früh weg. Kommt ja doch niemand, sagt er. Aber ich muss da sein. So verbringt er die Tage in seiner Werkstatt. Ich gehe ihn dort nicht besuchen. Etwas hält mich ab. Er muss allein dort sein, so wie ich, tags im Haus. Ich setze mich auf die Matratze in Vitos Zimmer und studiere seine Schnitzereien. Auf dem Fensterbrett hat er sorgfältig seine Figuren aufgereiht. 3 Hunde, eine Katze mit gesträubtem Schwanz, einen Elefanten, wo der Rüssel zur Hälfte abgebrochen ist, und einen sitzenden Raubvogel, die Brust fedrig stolz. Alle Tiere mit einfachen, aber klaren Konturen und in richtigen Proportionen. Die Späne hat Vito sauber in einer Ecke des Zimmers zusammengekehrt. Wo vorher der Regen die Wände durchtränkt hat, riecht es harzig hell wie nach Sonne und Farn. Das ist mein Inventar von Vito. Holztiere, leere Bierflaschen und die fettige Alufolie unserer Döner, obwohl ich das Haus penibel sauber halte. Ich habe auch einige Sachen im Kühlschrank. Pudding könnte ich kochen, Eierkuchen, Milchreis oder Macaroni mit Wurst und Tomatensauce. Manchmal tue ich es für mich selbst. Es gibt nicht viel zu tun, seitdem ich nicht mehr hinausgehe. Die Büsche quellen mit Himbeeren über, aber sie sind nicht für mich. Nicht schwer zu wissen, wo unser Haus jetzt steht. Auch wenn das Dorf sich in die Ebene breitet, muss ich schwindlig den Blick heben. Wäre es nach Christina gegangen, hätten wir irgendwo hingehen können. Ans Meer vielleicht. Ein Haus hinter den Dünen. Dann hättest du auch Kiefern gehabt und Sand, sagt Christina. Und uns. Vor allem uns. Aber ich bin immer nur vorausgeeilt. Meinen eigenen Dingen nach. Ich habe Christina an der Hand gehalten. Mein Arm war nach hinten gestreckt, unsere Finger berührten sich noch, aber es ist nicht einfach, auf diese Weise vorwärts zu kommen. Der andere bleibt gänzlich unsichtbar. Der andere ist ein williger Schatten. Der Briefträger kommt jeden Tag anders. Manchmal erledigt er eine Seite der Straße und kehrt dann erst nachmittags für meinen Teil zurück. Das gäbe etwas zu reden mit der Schiebermütze oder der Batikfrau. Wie alles immer schlechter wird, schon jahrelang. Früher hatte man die Post zum Frühstück. Solche Gespräche könnte ich führen, aber ich will nicht. Vito würde mich auslachen, wenn ich ihm mit diesen Dingen käme. Er besteht darauf, dass er das Bier kauft. Ich trage 2 stoffbespannte Gartenstühle neben den Sandkasten. Da sitzen wir abends, wenn ich es durch den Tag geschafft habe. In der Dämmerung flackern die Fledermäuse über uns hinweg. Wir spielen eine Art Tat oder Wahrheit. Entweder man antwortet oder man muss einen Schluck nehmen. Vito lässt nichts aus zwischen mir und Christina, aber wenn ich an der Reihe bin, dann lächelt er nur und nimmt einen Schluck. So sind Christina und die Kleine im Erzählen bei mir, in diesem albernen Spiel mit Vito. Wenn er dann doch ins Reden kommt, hänge ich meinen eigenen Antworten hinterher. Vito schaut mich an. Und jetzt sag mir, liebst du Christina oder ihre Vergangenheit, die auch deine ist? Hier, sage ich zu Vito. Iss mal ein wenig Obst, ist gesund. Ich krieg das nicht runter. Und ich erzähle Vito, wie ich morgens die Schale mit Obst auf der Steinsäule des Gartentors finde. Die wollen dir helfen, sagt Vito und beißt in einen Apfel. Die wollen an das heran, was mir passiert ist. Immer willst du es dir schwer machen, sagt Vito, nimmt noch einen Biss und wirft den Apfel in die Hecke. Ich muss mich anstrengen, um aus dem Gartenstuhl herauszukommen. Der großgeblümte Stoff ist durchgesessen. Ich lasse mich zur Seite fallen, richte mich auf und sage, »Nacht, Vito, Nacht. Mach mir auch ein Tier. Du kannst aussuchen, welches.« Dann kommt der nächste Tag. Vito ist längst gegangen. Diesmal stand kein Obst auf der Säule. Ich sitze am Tisch, berühre mit dem Finger einen Wassertropfen, den ich wohl beim Abwischen vergessen hatte. Da ist noch einer. Und noch einer, direkt vor mir, direkt unter mir. »Mach keinen Blödsinn«, sagt Jan, »und wasch dir mal wieder die Haare. Hier, von Brigitte.« Er streckt mir ein Glas Marmelade entgegen. »Pilze gibt es auch wieder, soll ich dir ausrichten.« »Ich kann hier nicht weg«, erwidere ich. »Er kann hier nicht weg. Tag ein, Tag aus hat er den Landstreicher gegeben und er kann hier nicht weg.« Das sind Jans Besuche. Aber heute Morgen ist er nicht gekommen. Ich bin mit der Sichel im Garten unterwegs, lausche Richtung Straße und erinnere mich daran, dass ich noch nicht nach der Post geschaut habe. »Mach ihn auf, du Idiot«, sagt Jan. »Oder brauchst du eine Anleitung?« Er kramt ein kleines Taschenmesser hervor. Unser Haus war groß und leer, der Brief blendend weiß. Christinas Schrift schnörkellos. Aber jetzt bin ich hier bei Jan, schiebe säuberlich die Klinge unter die Lasche und schneide den Umschlag auf. »Du kannst im Fahren lesen«, sagt Jan. Ich setze mich auf meinen Stuhl, krampfe die Hände um den Brief, dass er im Fahrtwind nicht davonfliegt. Es steht kaum etwas darin, außer dass die Kleine Sehnsucht nach mir hat. Ich soll eine Herde Elefanten durch den Sand ziehen lassen, Heidelbeeren sammeln, wenn es noch welche gibt, oder ein Versteck im Farn finden. Das ist der Vater, den die Kleine haben soll. Auf dem zweiten Bogen Papier ist eine Zeichnung für mich. Ein großer, heidelbeerblauer Elefant. Die Leute gehen in Richtung des Zugs mit den Gummirädern. »In der Vergangenheit gibt es nichts zu tun«, sagt Jan. »Du kannst da hingehen und bist immer in den Ferien. Kannst die eine Wand der Geschichte neu streichen und morgen den ganzen Raum abreißen. Du kannst sie wie ein Handschuh anziehen, der immer perfekt auf die Gegenwart passt. Fahr hinein und es wird warm. Und in dieser Wärme ist die Gegenwart aufgehoben, wie schlimm sie auch immer gewesen sein mag. Die Vergangenheit ist ein ewiges Ferienlager.« »Brauchst du noch eine Geschichte von mir?«, fragt Jan, »oder kommst du schon selbst drauf?«